Thymian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Offene Telefon-Talkshow heute, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Meine Telefonnummer 0805 678 111 und die Faxnummer 0805 678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Frank. Frank ist 43 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Frank. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Sterbehilfe. Warum ist es dein Thema? Bevor ich darüber spreche, möchte ich dir erstmal sagen, dass ich sehr glücklich bin, dass ich mit dir überhaupt reden darf und kann. Vielen Dank. Ich finde deine Sendung fantastisch. Ich denke mir, du hast schon sehr, sehr vielen Menschen dadurch geholfen, dass du einfach nur zuhörst und so für die Menschen da bist und dafür einfach nur mal einen ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Ich finde das toll, was du machst. Und danke mich für das Kompliment. Vielen Dank. Okay. Mein Thema Sterbehilfe ist das, dass ich seit 2-3 Jahren weiß, dass ich jetzt unheilbar krank bin. Mhm. Und dass ich eine Krankheit habe, die mich zum Tode verurteilt bin. Ich bin HIV-positiv. Die mhm. Krankheit ist rausgebrochen. Mhm. Und ich möchte eigentlich dafür appellieren, dass man es Menschen möglich macht, in Würde sterben zu können und nicht ja irgendwann hinvegetieren zu müssen, auf Hilfe von anderen angewiesen zu sein, nicht mehr zu wissen, was man tut. Frank, wie stark bist du schon oder zurzeit erkrankt? Ich bin im Anfangsstadium, aber es ist schon ziemlich heftig. Ich bin 1,80 Meter groß, wiege jetzt nur noch 52 Kilo. Mhm. Meine Haut sieht schon entsprechend aus, also ich habe auch schon äußerliche Merkmale und ja, die üblichen Nebenerscheinungen wie Fieber, Durchfall und solche Dinge. Du bekommst sicher starke Medikamente, diese Kombinationspräparate? Die habe ich, aber ich nehme sie nicht. Du nimmst sie nicht, warum nicht? Weil ich möchte sie nicht verlängern. Ich möchte diese Geschichte, ich weiß, irgendwann werde ich sterben. Mhm. Und ich möchte das einfach nicht verlängern. Heißt das für dich, dass du dich eigentlich jetzt bereits damit abgefunden hast, dass du in Kürze sterben wirst? Ich möchte das, ja. Ich möchte es nicht verlängern. Mhm. Ich möchte noch, solange ich klar denken kann, solange ich noch für mich selber sorgen kann, solange ich noch meinen Haushalt führen kann, solange ich noch wirklich Herr meiner Sinne bin, möchte ich noch für mich selber sorgen können und möchte dann auch wirklich selber jetzt entscheiden können, wann es denn soweit ist, wann ich meine, dass ich von dieser Welt gehen soll. Mhm. Und ich denke mir, jedes Tier, wenn man weiß, ein Tier ist unheilbar krank, dann geht man mit dem Tier zum Tierarzt und dann kriegt das Tier eine Spritze, dann wird es vom Leiden erlöst. Aber Menschen, bei Menschen, dieses ist gibt in Deutschland, die das Heil verbieten. Ja, in Deutschland ist das ein sehr kontroverses Thema, zurzeit und immer wieder. Ja. Die Holländer haben das anders gelöst. Du plädierst also dafür, dass in dem Moment, wo du sagst, ich möchte nicht mehr leben, dass man dir quasi eine Spritze oder ein Medikament verabreicht, welches deinem Leben ein Ende setzt. Na, ich möchte nicht dafür appellieren, dass man Menschen gibt, die sagen, ich möchte nicht mehr leben. Sondern wenn man weiß, dass ein Mensch unheilbar krank ist, wenn es keine medizinische Möglichkeit gibt, den Menschen das Leben zu versprechen, dass er es überlebt. Mhm. Also in dem Augenblick möchte ich, dass es eine gesetzliche Möglichkeit gibt, dass dieser Mensch dann sagen kann, okay, ich möchte jetzt bitte in Würde sterben können, gebt mir bitte etwas in der Hand, was auch immer, dass ich jetzt sterben kann. Das ist das, worum also ich möchte, dass es das geben könnte. Bei mir rennst du da offene Türen ein. Ich bin auch dafür und habe hier in dieser Sendung so oft schon mit schwerstkranken Menschen gesprochen, die genau einen solchen Wunsch geäußert haben. Ich nehme, man muss natürlich die Argumente der Gegenseite auch ernst nehmen und ich glaube, dass diese Diskussion in Deutschland auch auf einem hohen Niveau geführt wird. Dennoch bin ich der Auffassung, die du gerade formuliert hast. Und du kannst es ja nun wirklich begründen aus deiner eigenen Geschichte heraus und deiner eigenen Situation im Moment. Ja. Wann wäre denn für dich der Zeitpunkt gekommen, wo du sagst, ich möchte jetzt sterben und ich möchte, dass mir jemand ein Medikament verabreicht, dass ich sterben kann? Schau mal, Domian, oder Jürgen, ne? Wenn ich zum Beispiel, wenn ich merke, ich bei meinen 1,80 Meter, ich werde von jedem Monat dünner. Mhm. Wenn ich merke, ich kann nicht zum Beispiel nicht mehr aufstehen, ich komme aus meinem Bett nicht mehr raus, ich bin so schwach geworden, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mhm. Oder dass meine Hautgeschichte, dass das so schlimm wird, dass ich, es ist sowieso schon schlimm, mich jeden Morgen ins Spiegel zu sehen. Aber wenn es so unerträglich für mich selber wird, dass mein psychischer Druck so stark wird, dass ich sagen kann, ich sage, es lohnt nicht mehr am nächsten Morgen wach zu werden. Hast du noch einen Freund? Bist du in einer Beziehung? Ich war in einer Beziehung. Ich habe also 4 Jahre lang in einer schwulen Beziehung gelebt. Mhm. Und ich war monogam. Sonst brauche ich keine Beziehung. Wenn ich in einer Beziehung bin, dann bin ich immer monogam. Leider war es mein Partner nicht. Und an dem Tag, als mein Partner mich verlassen hat, dann hat er mir also auch gesagt, dass er HIV-positiv ist. Ach, du hast das von deinem Partner, mit dem du so lange zusammen warst? Ja. Und er hat dir das vorher nicht gesagt, obwohl er es von sich aus wusste, von seiner Person? Nee. Nee, er hat es mir nicht gesagt. Er ist er ist halt fremdgegangen und, aber das ist eine andere Geschichte. Dein nahes Umfeld, du hast da sicher Freunde oder vielleicht Verwandte oder zumindest hoffe ich ein paar Menschen, die dir sehr nahe stehen. Ja. Teilen die diese Auffassung, dass du gerne eigentlich aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen würdest wollen, wenn es denn ginge? Das ist das, warum ich so glücklich bin, dass ich mit dir darüber reden kann. Mein Umfeld, ich habe das Glück oder auch das Unglück, dass ich selbstständig bin, ein gut gehendes Geschäft habe und dass im Grunde genommen niemand davon wissen darf, dass ich HIV-positiv bin, sonst kann ich meinen Laden zumachen. Dann ist nämlich auch noch die finanzielle Basis meines Lebens auch noch zerstört. Das heißt, im Moment geht es dir aber noch so, dass du arbeiten kannst und Nein, ich kann nicht arbeiten. Ich habe, Gott sei Dank, habe ich also sehr gute Angestellte. Ich habe Geschäftsführer, die das Geschäft für mich weiterführen können. Und was erzählst du den Leuten, was du hast? An was du arbeitest? Ja, ich habe einen Selbstmordversuch hinter mir. Das ist die Version, oder? Das ist auch passiert. Das ist auch passiert. Ja, das ist passiert. Ich habe, als mein Partner mich verlassen hat, als ich dann gehört habe, dass er HIV-positiv ist, dann bin ich zum Arzt gegangen, habe einen Test machen lassen. Und dann ist es also auch dementsprechend festgestellt worden, dass ich also auch HIV-positiv bin. Dann habe ich da ungefähr ein halbes Jahr mitgelebt mit dem Gedanken, dass ich mich daran gewöhnt habe, dass mein Lebenspartner weg ist, dass ich diese Krankheit habe. Und irgendwann habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich will nicht mehr. Und dann habe ich mich von einer Dachterrasse gestürzt und leider Gottes ist dieser Selbstmordversuch halt, sonst könnte ich jetzt nicht mit dir reden, daneben gegangen. Wie schwer warst du denn verletzt? Ich habe mir sehr viele Knochen gebrochen. Ich habe ein Jahr im Krankenhaus gelegen, in sehr vielen Reha-Kliniken. Ach du je, also das kommt zu allem auch noch hinzu dann. Ich habe im Rollstuhl gesessen, ich habe heute noch jede Menge Metall im Körper. Das heißt, die Angestellten von dir glauben, dass du jetzt aufgrund dieses Unfalls, es ist von mir dargestellt worden, dass ich einen Unfall hatte. Aber ich muss dann nochmal fragen, gibt es überhaupt keinen Menschen, mit dem du ganz offen über all dieses reden kannst? Nein, gibt es nicht, weil ich auch Angst davor habe. Ich habe Angst davor. Hast du denn mit dem Gedanken mal gespielt, dich mit den Aids oder mit deiner Aids-Hilfe mal zusammenzusetzen oder da Kontakt aufzunehmen? Das ist das Problem, Jürgen. Das hier, wo ich bin, das ist eine kleine Stadt und mehr oder weniger die Schwulen in unserer Stadt, wir kennen uns alle, auch die Aids-Hilfe kennt die Schwulen in unserer Stadt. Wenn ich jetzt da hingehe und denen sage, hör zu, also hier der und der aus Bielefeld, der ist schwul, ja, oder beziehungsweise HIV-positiv, dann kann ich meinen Laden zumachen. Trotzdem finde ich diese Situation erdrückend und ich will mich gar nicht damit abfinden, dass du niemanden hast, mit dem du reden kannst. Nee. Es muss ja nicht ein Gesprächspartner von einer AIDS-Hilfe aus deiner Stadt sein, es kann ja auch aus einer benachbarten Stadt. Du hast gerade Bielefeld genannt, da gibt es ja nur im Umfeld viele größere Städte, wo du Ansprechpartner finden könntest. Weil dieses halte ich wirklich für ein zusätzliches psychisches Drama, dass du da alleine mit deiner Krankheit und deiner Einsamkeit sitzt und nicht reden kannst und dich nicht austauschen kannst. Wie auch immer, es ändert doch im Grunde genommen nichts daran, Jürgen, dass ich nicht mehr will, beziehungsweise dass ich Nein, aber du hast... Nochmal auf das Ausgangsthema hinkommen, dass ich also wirklich entscheiden möchte, wann ich denn wirklich jetzt sage, ich will nicht mehr. Aber Frank, dass das nicht machbar ist, dass das nicht möglich ist. Aber damit muss man sich halt... Also unfair. Klar. Aber man muss sich im Moment halt nun mal damit abfinden und arrangieren, dass die Gesetzeslage in Deutschland so ist. Und deshalb sage ich, fände ich es so sehr wichtig, dass du einen guten Ansprechpartner von einer AIDS-Hilfe bekämst, um dir deine Situation erträglicher zu machen, um dich ein bisschen abzufangen, um einfach mit dir zu reden, dass jemand bei dir ist, mit dir zusammen ist. Die grundsätzliche Problematik wird nicht gelöst werden, aber es kann dennoch was verändert werden und es kann dir etwas geholfen werden. Ich wüsste nicht, was da noch Hilfe sein sollte. Ein Gespräch zum Beispiel. Es ist dir ja auch, es ist dir wahrscheinlich auch angenehm, dass wir miteinander jetzt reden. Ja. Und wenn man in der größten Not ist und alles aussichtslos ist, ist es immer gut, wenn man noch mit jemandem sprechen kann. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Also dieses Gespräch, was ich jetzt mit dir führe, das ist ein Gespräch, was ich mir lange gewünscht habe und es war niemand da. Aber mit einem anonymen Menschen zu sprechen, das ist immer sehr viel einfacher, als mit jemandem zu sprechen, den man kennt, das ein guter Bekannter ist oder da sind Verhältnisse. Aber du kannst ja auch per Telefon, könntest du ja vielleicht mit jemandem versuchen, Kontakt aufzunehmen. Ja. Darf ich einen Vorschlag machen? Gerne. Du weißt, wenn du die Sendung öfter siehst, dass ich immer psychologische Fachleute im Hintergrund habe. Vielleicht könntest du mit meiner Psychologin beraten, nur beraten. Das steht dir ja frei, ob du es dann tust oder wie du dich entscheidest. Ja, natürlich. Mit wem du im weiteren Umfeld deiner Stadt eventuell Kontakt aufnehmen könntest. Wir haben die Telefonnummer, wir haben die Ansprechpartner, es ist alles hier. Aber ich darf dich nochmal um eines, oder ich möchte dich noch zum Abschluss um wirklich nochmal ein Statement bitten, Jürgen. Was du vorhin gesagt hast, dass du im Prinzip genau meiner Meinung bist, das ist wirklich so. Ja. Dass du also auch der Meinung bist, wenn ein Mensch, der unheilbar krank ist, so wie HIV-Positive, die wissen, irgendwann kommt jetzt der Tag, wo ich selber nicht mehr Herr meiner Sinne bin, wo ich auf fremde Hilfe angewiesen bin, wo ich weiß, es dauert jetzt nicht mehr lange, dann würdest du also auch der Meinung sein, dann sollte es. Also ich will dir sagen, ich würde gerne in einem Land leben, in dem ich das Recht habe, in einer bestimmten Situation aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Das finde ich toll. Gut. Und ich glaube, dass die Holländer uns da ein gutes Beispiel hinlegen. Das gibt es dort. Und die dürfen das. Die dürfen das, ja. Und es gibt halt, man kann wirklich sagen, dass es dort seriös gemacht wird. Und wirklich auch sehr vorsichtig und sehr bedacht dieses Thema besprochen wird und letztendlich dann auch durchgeführt wird. Lieber Frank, weißt du was, ich kann dir gesundheitlich eigentlich gar nichts wünschen, nach dem, was du mir geschildert hast. Aber ich könnte dir dennoch wünschen, und das sage ich von ganzem Herzen, dass du für die letzte Zeit deines Lebens, die dir zur Verfügung steht, doch noch einen Menschen deines Vertrauens zum Gespräch findest. Und da wäre ich gar nicht so pessimistisch, dass das nicht klappt. Ich wünsche es sehr, dass es klappt. Weißt du, Jürgen, ich rede oft mit Gott. Das ist der Einzige, der mir jetzt übrig geblieben ist. Mhm. Und manchmal hilft er mir. Manchmal hilft er mir. Dankeschön, dass du mir zugehört hast. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Von Herzen alles Gute. Und toi toi toi noch weiterhin zu deiner Sendung. Ich finde es fantastisch, was du machst und Hut ab vor deiner Leistung. Ich danke dir sehr herzlich, Frank. Auf Wiederhören. Kein Geschenk. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit dem mit Markus und Markus ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Markus, was ist dein Thema? Ja, ich hatte eigentlich gestern angerufen schon zu dem Thema erwischt und erwischt werden. Mhm. Und da ist mir also Folgendes passiert. Ich bin also vor fast längerer Zeit, kann ich schon sagen, mal ins Bordell gegangen. Mhm. Und hatte dann da, sage ich mal, die traurige Erkenntnis, da meine Frau anzutreffen. Wie bitte, im Bordell, die selbst dort als Prostituierte arbeitete? Ja, genau. Erzähl's mal genau, wie war das? Du kamst rein und hat sie dich bedient, oder wie? Nein, so war es nicht. Also ich bin, das war so ein Laden, wo die Damen eben, sag ich mal, auf Hockern vor den Türen sitzen. Ja. Und ich bin da also die Treppe runtergegangen, um die Ecke. Mhm. Hab geguckt und dann habe ich also meine Frau da sitzen sehen, sich mit zwei Männern unterhalten. Mhm. Eigentlich sehr eindeutig, ja. Wenn man das sieht, dass die eigene Ehefrau im Bordell sitzt und sich anbietet, auf der Stange sitzt, neben den anderen Mädels quasi. Ja, genau so. Was hast du gemacht? Bist du zu ihr hingegangen? Hast du eine Szene gemacht oder was ist geschehen? Also ich habe erstmal einen Schock bekommen. So eine Sekunde war ich überhaupt gar nicht in der Lage, irgendwie irgendwas zu denken oder zu sagen. Ja, verständlicherweise. Und meine Reaktion war, ich habe mich rumgedreht und bin gegangen. Ach, du hast sie gar nicht angesprochen. Und sie hat dich auch gar nicht gesehen. Ich konnte das nicht. Hm. Doch, sie hat mich gesehen. Aha. Sie hat mich gesehen. Was hattest du denn überhaupt geglaubt, wo deine Frau ist, als du da hingegangen bist, in das Bordell? Also ich bin da hingegangen. Ich bin also vom Beruf Fernfahrer und kam also von Natur nach Hause. Mhm. Und ja, bin mehr oder weniger aus Neugierde da so hingefahren. Und sag mal, mehr oder weniger aus Neugier, das ist gut, ja. Ja, okay, ich bin also kein regelmäßiger Puffgänger, sage ich jetzt mal. Und ich habe es also einfach gemacht und meine Frau, sie hat mir also erzählt, dass sie Kellnern geht. Mhm. Wir haben uns also so arrangiert, ich bin also immer mehrere Tage unterwegs und in dieser gleichen Zeit sind halt Kellnern gegangen offiziell. So dass wir eben die zwei Tage die Woche, die ich frei habe, eben auch gemeinsam verbringen konnten. So, dann hast du eine Kehrtwende vollzogen und bist nach Hause gefahren. Ich habe dann, nachdem ich das gesehen habe, ich war so geschockt erstmal, ich konnte wirklich gar nichts sagen, bin ich nach Hause gefahren, ja. Und irgendwann kam deine Frau dann auch nach Hause, in später Nacht oder am frühen Morgen, wann auch immer? Nein, sie kam, sage ich mal, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde nach mir. Aha. Kam sie dann also auch an, weil sie hatte mich ja gesehen. Ja. Und dann hat es also erstmal riesen Zoff gegeben. Was hat sie denn erzählt? Hat sie das wirklich schon lange gemacht? Also sie hat mir gesagt, ich habe sie natürlich darauf angesprochen, sie sagte, sie macht so 2-3 Wochen erst. Mhm. Wäre durch eine Freundin da drauf gekommen. Und das ist jetzt auch das große Problem, was ich jetzt für mich habe. Wie lange liegt das zurück? Das war, also wo ich sie erwischt habe, das war so eine gute Woche vor Weihnachten. Mhm. Aber du sagst, wo ich sie erwischt habe. Eigentlich habt ihr beide euch ja erwischt. Du hast sie erwischt, dass sie im Puff arbeitet und sie hat dich erwischt, dass du ins Bordell gehst. Das ist richtig, das ist ja diese Zweiseitigkeit. Ja, also wer hat jetzt mehr Schuld, ne? Oder wer ist jetzt der, den man mehr anpfeifen muss? Ja gut, also ich sag mal konkret gesehen, habe ich eigentlich ja gar nichts gemacht. Ich bin zwar da hingegangen, aber du wolltest ja unter Umständen ja, ne? Ich hätte wahrscheinlich auch oder vielleicht, also das will ich gar nicht abstreiten, nur ich hätte es einmal gemacht. Aber wie viel Mal warst du denn vorher schon im Bordell? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Ich bin ja nicht so oft ins Bordell gegangen, hast du gesagt. Wie oft warst du denn schon? Ja, 2-3 Mal. Also ich sag mal, das war so zum 18. Geburtstag mal zum Gucken und lange vor der Ehe mal zum Ausprobieren. Und aha, also während der Ehe wäre das erste Mal gewesen? Das war das erste Mal. Ja, und sie hätte es 3 Wochen gemacht. Glaubst du ihr das, dass es nur 3 Wochen waren? Ehrlich gesagt glaube ich es ihr nicht, weil sie, sage ich mal, also diesen Kellnerjob, den hatte sie tatsächlich so, vielleicht einen Monat oder 6 Wochen oder irgendwie sowas. Aber sie hatte eben diese Freundin, die sie dann da drauf gebracht hat, mit der hat sie also schon lange Kontakt. Mhm. Und da ist sie also auch schon mal öfter über Nacht weg gewesen und war eben für mich telefonisch auch zu Hause nicht erreichbar. Mhm. Und das ist eben der Grund, warum ich glaube, dass das schon über längere Zeit jetzt geht. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen, einige Wochen. Wie ist denn die Stimmung bei euch zu Hause? Ja, das ist mal so, mal so. Also nach diesem ersten Riesenstreit haben wir also, sage ich mal, eine Zeit lang einfach so nebenher gelebt, haben so getan, als wäre eigentlich gar nichts passiert. Und dann hat es aber immer mehr so Streitigkeiten gegeben. Da kamen von meiner Seite aus Fragen, die sie ja eben nicht beantworten wollte. Ich habe ihr mehrfach auf den Kopf zugesagt, ich glaube ihr das nicht, dass sie das nur 2-3 Wochen gemacht hat. Und na, ganz entscheidend ist ja auch die Frage, ob sie es im Moment noch macht. Ja, also wie gesagt, wenn ich auf Reisen bin, ich habe also keine Kontrolle darüber, wo sie ist. Ja, was gibt sie denn vor? Sagt sie, ich habe es drangegeben oder? Sie sagt, sie hat es drangegeben und sie ist auch öfter, sage ich mal, telefonisch zu Hause erreichbar. Nur es ist eben so, es kommt eben auch vor, wenn ich weiß, jetzt wieder losfahre, dass meine Frau, dass wir kurz vorher Streit hatten. Dann fährt sie meistens zu ihrer Mutter. Bei ihrer Mutter kann ich sie nicht erreichen, weil sie eben sich da verleugnen lässt. Ich merke schon, du bist voller Skepsis. Immer wenn sie nicht da ist oder so, dann denkst du, sie geht vielleicht wieder anschaffen. Ich bin voller Skepsis und jetzt auch, ich sag mal, die Situation, jetzt wo ich auch darüber spreche, dass da kommt in mir so eine innere Unruhe hoch. Ich weiß auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Habt ihr Kinder? Nein. Keine Kinder. Wie ist das Verhältnis zwischen dir und deiner Frau? Eigentlich okay? Oder gut sogar? Es sind mal so 1-2 Tage darüber, wo ich selber auch nicht über die Sache nachdenke. Die sind dann wieder okay. Nur das passieren dann im Leben, sage ich mal, so Ereignisse, die erinnern einen daran. Klar. Sprich einfach nur, wenn das Wort Krefeld fällt oder wenn irgendwo in der Sendung mal sowas gezeigt wird, dann kommt das auf einmal wieder hoch, dann kommen meine Fragen und dann gibt es wieder Zoff. Wie lange seid ihr verheiratet? 4 Jahre. 4 Jahre. Schlaft ihr jetzt auch miteinander, seitdem das aufgeflogen ist? Wenig. Und wenn es dann passiert ist, war das schön und lustvoll, leidenschaftlich oder mehr so die 0815-Nummer? Ja, mehr so 0815, weil eben auch dabei bei mir auch wieder diese Gedanken einsetzen. Natürlich, ja klar. Würdest du sagen, dass du deine Frau noch liebst? Ich würde sagen, ja. Ja, und hast du den Eindruck, dass sie dich eigentlich auch liebt? Dass einfach nur im Moment alles ein bisschen durcheinander ist, aber dass eigentlich das Gefühl von ihrer Seite zu dir auch da ist? Also ich zweifle schon, weil ich frage mich natürlich auch, warum hat sie das gemacht? Aber die Frage stelle ich genau dir, Markus. Warum bist du denn ins Bordell gegangen? Auch wenn es nur einmal war, das erste Mal war, immerhin du warst da. Ich erkenne diese Schuld auch an. Nur, ich sag mal, bei mir war es Neugierde. Ich sag mal, wenn ich gewollt hätte, fremd zu gehen, dann hätte ich da auf meinen Reisen bessere Gelegenheiten, als ins Bordell zu gehen. Ich habe wirklich den Eindruck, dass ihr beiden nicht richtig offen, wirklich offen miteinander reden könnt. Sonst könnte man diese Sache eigentlich bereinigen, da ihr beide ja so ein bisschen Dreck am Stecken habt, du ein bisschen weniger als sie, aber immerhin auch etwas, so könnte man das eigentlich aufwiegen und sagen, komm, schwamm drüber, wir machen einen Neustart. Aber das gelingt euch ja nicht. Es gelingt zeitweise. Für mich fehlt, sage ich mal, in dieser ganzen Sache so ein bisschen die Klarheit. Ja, jetzt ist die Frage, wenn ihr beide das nicht hinbekommt, diese Klarheit zu schaffen im Gespräch, was machen wir da? Ja, was können wir da machen? Ja, da gibt es eigentlich nur die einzige Möglichkeit, Markus, dass ihr für 1-2 Sitzungen, sage ich mal, über Stunden, euch mal einen Termin bei einer Eheberatung holt. Dass da ein neutraler, so wie ich jetzt hier mit dir als neutrale Person rede, dass da eine dritte Person bei ist, die euch einfach mal ein bisschen so zusammenführt und mit euch redet. Finde ich im Prinzip gut. Nur, wie gesagt, meine Frau, die blockt bei bestimmten Fragen, die blockt einfach ab. Dann mach ihr einfach klar, dass dir sehr viel an der Ehe liegt. Dass dir sehr viel an der Frau liegt. Dass du mit ihr gerne zusammen weiterleben möchtest und vor allen Dingen gut leben möchtest. Und aufgrund deines Berufes geht das eben nur mit viel Vertrauen gegenseitig. Und bitte sie einfach, sag ihr auch, dass du den Eindruck hast, dass wir beide es nicht alleine hinkriegen. Mach ihr den Vorschlag und bitte sie um ein Entgegenkommen. Ja, ich mal versuchen kann ich es ja. Versuch es einfach. Ich meine, es ist ein Versuch wert. Wenn du möchtest, können wir dir gerne auch eine Anlaufstelle in deiner direkten Umgebung sagen. Möchtest du das? Ja, das wäre gut, weil ich wüsste jetzt nicht, an wen ich mich wenden kann. Legen wir bitte auf und meine Psychologin, die Petra, heute Nacht, die würde ich mit der entsprechenden Telefonnummer und Adresse versorgen, okay? Das finde ich prima. Alles Gute. Darf ich noch einmal ganz kurz ein paar Grüße loswerden? Na gut, okay. Die Familie Cerutti aus Neuss, die möchte ich gerne grüßen. Ist hiermit geschehen. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen, Markus. Tschüss. Tschüss. Ein ganz kleines, pfiffiges Fax mal zwischendurch von einem aufmerksamen Zuschauer und Zuhörer, nämlich Jürgen Beiersdorf, der schreibt, sehr geehrter Westdeutscher Rundfunk, bitte verzeihen Sie mir, aber ich muss Ihnen das einfach mal sagen, Ihr Domian kotzt mich einfach an. Vielleicht wäre es und eher zu ertragen, wenn diese Sendung auf 45, höchstens 60 Minuten beschränkt wäre. Aber so läuft sie ja offenbar 4 bis 5 Stunden. Das ist unerträglich. Ja, ein aufmerksamer Zuschauer aus Hamburg. Simona, 38 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Simona, weswegen hast du angerufen? Ja, wir haben schon mal miteinander telefoniert, und zwar Ende November, Anfang Dezember. Mhm. Da hatte ich dir damals erzählt gehabt, dass ich einen kleinen Sohn habe, der schwer an Krebs erkrankt ist. Mhm. Und dass er keine großen Aussichten mehr hatte. Ja, ich erinnere mich. Und es ist jetzt so, dass der Lukas am 9. Januar gestorben ist. Hat bekam also noch schwer, also die Ärzte haben damals immer noch drauf gehofft, dass das werden könnte, haben trotz der Komplikationen noch eine Chemo angesetzt. Mhm. Und nach der Chemo hat sich Lukas überhaupt nicht mehr davon erholt. Es kam also, wie gesagt, schon Infektionen hinzu und eine schwere Lungenentzündung kam. Sagst du mir nochmal, wie alt Lukas war? 4. 4 Jahre. Er wurde auch immer schwächer. Die Leber machte nicht mehr mit, die Galle machte nicht mehr mit. Und sagen wir so, die Ärzte und die Schwestern, irgendwo kam in mir eine fürchterliche Wut hoch, weil ich... Die Ärzte hofften immer noch da drauf und die Schwestern hofften da immer noch drauf und mein Ex-Mann, der hoffte auch da drauf und ich als seine Mutter, ich sah ihn und war täglich da und Lukas signalisierte mir immer wieder, dass er nicht mehr kann, dass er wirklich nicht mehr kann. Mhm. Und die Ärzte sprachen dann so, wir machen noch die zweite Chemo und ich sag, ich habe am gleichen Tag, wo Lukas gestorben ist, habe ich morgens noch mit meinem Ex-Mann gesprochen und habe also wirklich ernst mit ihm gesprochen. Ich habe gesagt, pass mal auf, es muss jetzt was geschehen, so geht es nicht weiter. Mhm. Lukas, du musst dir vorstellen, da liegen knappe 11 Kilo. Mhm. Und Lukas hat, grausam, 4, 5 Tage vorher schon, 24 Stunden am Tag, in einer Tour, nur gehechelt. Also du musst dir vorstellen, nur den hier gemacht. Nass geschwitzt, von unten bis oben. Das war eine Tortur, das gibt's nicht mehr. Und ich wollte einfach nicht zulassen, dass die da noch eine zweite Chemo durchführen. Aber sie haben es dann dennoch getan? Nein, sie haben es nicht getan. Also wir haben uns mittags, das war ein Montag gewesen, hab ich mich mittags mit meinem Ex-Mann und mit dem zuständigen Arzt hingesetzt und ich habe gesagt, hören Sie mal, ich als seine Mutter sehe keine Perspektive mehr. Ich habe keine Hoffnung mehr. Und ich will einfach nicht mehr, dass Lukas weiter gequält wird, weil das war... Als also wie du gerade gesagt hast, so gehechelt hat, so lange und hintereinander, war er da bei Bewusstsein? Der war die ganze Zeit bei Bewusstsein. Die ganze Zeit. Der konnte doch gar nicht mehr schlafen. Versuch mal zu schlafen, wenn du so hechelst. Das geht nicht. Er wollte, er konnte nicht. Und dann ständig und ewig nur unter Schmerzen. Er bekam Morphium, Dolantin, er bekam Buscopan, er bekam Paracetamol, Novalgin. Ich weiß nicht, was sie ihm alles reingeschossen haben. Und ich glaube, an dem Tag kommt noch der Arzt und sagt, ach, er hat jetzt 1200 Leuko, weil sie haben ihm... Das war Blutkrebs, ne, was er hatte. Das ist ja Leukämie. Nein, Neuroplastom. Aber die Werte richten sich natürlich auch nach den Leukozyten und Thrombozyten. Also je nachdem, also, wie stabil die sind, können die mit der Therapie weitermachen. Ja, was für eine Krebsart genau war es, im Volksmund ausgedrückt? Im Volksmund ausgedrückt ist es der bösartigste Kinderkrebs, den man bekommen kann in diesem Alter. Der sich im ganzen Leib Es ist entwickelt. So, er fängt an im Unterbauch, also meistens im Unterbauchbereich. Mhm. Beim Lukas war es an der linken Niere, bekam er einen bösartigen Tumor, den hat man ihm 99, wurde das erste Mal operiert, dann bekam man Rezidiv, das heißt einen Rückschlag, das war letztes Jahr im Oktober, und danach ist der Krebs nach meiner Meinung ausgebrochen. Das Knochenmark war zu bis oben hin. Er hatte dann einen weiteren Tumor noch im Kopf gehabt. Mein Gott, der kleine Junge. War die absolute Hölle. Und Simone, hast du in der letzten Zeit, du sagst am 9. Januar ist er gestorben, hast du in den letzten Tagen mit ihm noch reden können? Ich habe mit meinem Sohn geredet, noch bis 20 Minuten bevor er gestorben ist. Aber auch nur, weil sie ihm... Man muss sich das so vorstellen, ich meine, eine Sendung läuft nicht lange. Man muss sich so vorstellen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen kurz zusammenfasse. Man hat mich angerufen und hat gesagt, Simona, komm vorbei, dem Lukas geht's nicht so gut, er kann nicht schlafen. Gut, ich hingefahren und dann war ich da, und weil Lukas nach mir gerufen hat. Und Mama, komm, Mama, komm, Mama, komm. Tage vorher hat Lukas mir immer wieder zwischenzeitlich gesagt, halte das mal im Gedächtnis fest, Mama, Arm. Das heißt, Mama, nehm ich auf den Arm. Sag ich, Lukas, wenn ich dich auf den Arm nehme, dann tut dir das doch weh. Nein, Mama, Arm, Mama, Arm. Dann guckt er mich dann so an mit aufgerissenen Augen und dann habe ich ihn hochgenommen. Nach ein paar Sekunden wollte er aber wieder ins Bett. Ja. Das jetzt mal so zwischendurch. Hast du... Konntest du mit ihm, ich meine, er war ja nur erst 4 Jahre alt, konntest du mit ihm über das Ende reden, dass er sterben wird? Lukas hat es mir gesagt. Insoweit, dass er gesagt hat zu mir, Mama, schlafen. Mama, schlafen. Er konnte du auch schlafen, Mama. Leg dich hin, schlafen. Ich auch schlafen, du auch schlafen. So ging das dann. Ist er denn dann sanft eingeschlafen? Es war so, es wurde ihm immer ging ihm immer schlechter, also in der Zwischenzeit war auch mein Ex-Mann gekommen und ich lag dann so halb beim Lukas über ihn gebeugt, habe ihn gestreichelt, habe ihn beruhigt, habe gesagt, Lukas, ruhig, die Mama ist ja bei dir. Zu diesem Atmen, zu diesem Hecheln, was er da hatte, kam in dieser Nacht noch dieses Gluggern dazu. Er hatte also Wasser in der Lunge. Und er wurde auf einmal unruhig und dann hat man ihm Beruhigungsmittel gegeben. Und ich habe dann immer beruhigend auf ihn eingesprochen, Lukas, ruhig und keine Angst und es wird schon werden. Und und er sagte dann zwischendurch, Mama, nach Hause. Sag ich, Schatz, ich kann dich nicht nach Hause nehmen, aber morgen. Und sein Sprechen wurde immer schlechter durch dieses Beruhigungsmittel. Und dann hebte er seinen linken Arm und hat mir den auf den Nacken gelegt, auf den Hals. Und sagte ich, Lukas, soll die Mama dich auf den Arm nehmen? Soll ich dich auf den Arm nehmen? Und Lukas konnte nicht mehr, der war so am Blabbeln, aber konnte nichts. Und hat dann mit dem Kopf so hin und her gewackelt. Da habe ich gesagt, Lukas, Mama, ich nehme dich auf den Arm. Dann habe ich ihn auf den Arm genommen, auf meinen Schoß gesetzt, habe sein Köpfchen so gegen meine Brust gedrückt, ihn festgehalten, gestreichelt, habe ihn beruhigt. Dann habe ich ihm sein Schlaflied vorgesummt, weiterhin beruhigt. Und dann ist er eingeschlafen. Dann war er tot. In deinen Arm. In meinem Arm. Von dann ab habe ich... Du hast ihn so leiden sehen, die ganze Zeit, so unendlich leiden sehen. Sicherlich. Als er dann verstorben war, was hast du da in dem ersten Moment gefühlt, als du das kapiert hast, er ist jetzt gestorben? Ich bin mit tot. Ich bin auch tot. So. Und reißt mir dann mein Herz raus. Ich konnte es nicht fassen und ich habe es nicht zugelassen, dass man Lukas anfasst, dass irgendeiner an mich drankommt. Warst du in dem Moment eigentlich ganz alleine mit ihm oder war auch eine Schwester? Nein, die Ärzte, standen hinter mir. Mein Ex-Mann war da, aber wie ich weiß, ist er in dem Moment rausgelaufen. Also der Ex-Mann ist der Vater des Kindes? Ja, der Vater. Und ich habe Lukas festgehalten, habe ihn nicht mehr aus den Händen gegeben. Und habe ihn von niemandem mehr anfassen lassen. Von niemandem. Wie lange hast du dann mit ihm, mit dem toten Kind da gesessen? Tja, es war morgens um 1:15 ist Lukas gestorben. Am nächsten Tag, so gegen 1 Uhr, kam das Bestattungsinstitut. So lange warst du im Krankenhaus da mit dem Kind? Ich war die ganze Zeit im Krankenhaus. Ich habe den Lukas anschließend gewaschen, eingecremt, angezogen, in sein Bett gelegt, sein Händchen festgehalten. Das Schlimmste für mich war, der Teig wurde. Mhm. Er wurde nicht mehr warm. Mhm. Dann haben sie ihn, bin ich mit dem Bett runter, habe ihn dann auf diese Laichpritsche gelegt. Bin dann, ich kann mich da nicht mehr so viel erinnern, weil ich dann zusammengebrochen bin. Mhm. Am nächsten Tag war ich im Beerdigungsinstitut und habe den Leuten gesagt, dass ich mein Kind selbst einsagen werde. Was ich auch gemacht habe. Ich habe Lukas selbst eingesagt, habe ihn ganz allein. Allein. Habe ihn in den Sarg gelegt, aber mit Spielsachen. Ganz schön haben wir das gemacht. Aber dann war ich immer noch nicht fertig. Lukas, ich hatte dir damals erzählt, er hatte so einen zentralen Venenkatheter sitzen. Der wurde festgenäht an der Haut. Mhm. Und das war das Letzte, was ich gemacht habe. Ich habe dem Lukas am nächsten Tag diesen Katheter, der lag an der Brust, auch noch ausgezogen. Und habe ihn anschließend noch einmal aus dem Sarg rausgenommen und getröstet und habe ihn dann wieder reingelegt. Am nächsten Tag war die Beerdigung, dann war ich dabei, als sie den Sarg geschlossen haben. Und als sie den Sarg dann in die Kapelle gebracht haben. Ich habe ihn also, wenn es danach geht, nicht alleine gelassen. Woher ich die Kraft genommen habe, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, wenn ich da heute drüber nachdenke, denke ich, das kann nicht ganz normal gewesen sein. Und dann kam der Zeitpunkt, als die Beerdigung vorbei war und du alleine, oder auch nicht alleine, aber du gingst nach Hause. Warst du da? Man hat mich nach Hause gebracht, weil das Schlimmste war natürlich, wenn du dir vorstellst, wenn sie den Sarg da runterlassen, dann ist er doch alleine in diesem dunklen, kalten Loch. Und da konnte ich doch nichts mehr machen. Am nächsten wäre ich hinterher gesprungen. Aber kannst du ja nicht. Simone, hast du Menschen um dich herum, die dir Stütze und Trost geben? Meine Tochter. Wie alt war die nochmal? 17. 17, ja. Aber die ist wahrscheinlich auch völlig, völlig verzweifelt. Sie ist sehr stark. Sie ist sehr stark. Ich habe noch, Lukas hat ja einen Zwillingsbruder. Und das Schlimme daran ist halt im Moment, dass der Dominik, der ist jetzt bei seinem Vater. Weil ich zurzeit absolut, ich habe Berührungsängste zum Dominik. Wie soll ich das erklären? Ich kann keine Verantwortung übernehmen und ich kann keine Entscheidung fällen, weil dieser Angst, wenn es heißt, du musst Verantwortung übernehmen, es könnte ja was passieren und sie wollen wieder von mir verlangen, dass ich irgendwas entscheide. Ich kann das nicht. Der Kleine, der Dominik, ist jetzt bei dem Vater im Moment. Ja. Du lebst mit deiner 17-jährigen Tochter alleine. Es sind jetzt 4 Wochen vergangen. Was hast du in diesen 4 Wochen getan? Tja, nicht viel. Nicht viel. Kannst du sein überhaupt? Nein. Kannst du schlafen? Ja, es geht mittlerweile besser schon. Ne? Kannst du noch weinen? Weinen tue ich viel. Aber ich versuche mich dann wieder zusammenzureißen. Und ich lenke mich unheimlich viel ab. Also ich sag mal so, ich bin ein kleiner Putzteufel, dass ich da einen Wiener und das mache und jenes mache. Ich versuche, dass ich gar nicht großartig zur Ruhe komme. Nicht so Momente, wo es dann so unheimlich still um dich herum ist. Ne? Gehst du auch oft zum Friedhof? Ja, man kann, also nicht täglich kann ich, ich gehe also so zweimal in der Woche gehe ich zum Friedhof. Da gehe ich hin. Mehr schaffe ich nicht. Simone, ich hatte gestern oder vorgestern ein Gespräch mit deiner Mutter hier, die ihre Tochter verloren hat. Die war etwas älter, aber auch sehr schlimm und sehr plötzlich. Ich habe ihr erzählt von einer bundesweiten Initiative. Diese Initiative heißt Verweis der Eltern. Eltern, die alleine sind, deren Kinder gestorben sind. ich würde dir so gerne empfehlen, ich möchte dir wirklich gerne empfehlen, dass du mit diesen Leuten, die auch in deiner Umgebung irgendwie erreichbar für dich sind, Kontakt aufnimmst. Ja, das hat meine Mama mir auch schon gesagt, also dass ich irgendwie in so eine Gruppe rein soll. Du hast einen so unermesslichen Schmerz zu ertragen und ich glaube nicht, dass du das alleine schaffst. Ja, das haben viele gesagt, aber ich habe auf der anderen Seite Angst. Angst. Aber du brauchst in dem Fall, schau mal, sehr wenig Angst nur zu haben, weil das Menschen sind, mit denen du da zusammentriffst, die genau das Gleiche erleben oder erlebt haben, was du im Moment durchmachst. Das sind nicht irgendwelche theoretisch ausgebildeten Psychologen oder irgendwas. Das sind Menschen, die genauso betroffen sind wie du. Ja. Ah. Wenn du möchtest, können wir dir gerne eine Ansprechtelefonnummer, Ansprechpartner, eine Telefonnummer geben. Ja. Versuch es doch mal. Es ist doch nur ein Versuch. Und du kannst dir die Nummer ja mal aufschreiben und du musst es ja nicht sofort machen. Und wenn dir danach ist, dann rufst du ganz einfach mal an. Mal sehen, was daraus wird. Ja. Ja, ich meine, da hast du recht, ne? Ich meine, genauso wie ich es eben gerade spontan bei euch angerufen habe, weil ich mich eigentlich von allen anderen abblocke und... Ja, aber ich glaube auch, dass ich sagte ja immer, helfen kann dir keiner im Moment. Aber es kann lindern zu sprechen. Es kann etwas Trost vermitteln. Das Gefühl einfach zu haben, ich bin nicht allein auf der Welt. Leicht gesagt, ja. Ja, ich weiß, ich weiß. Es tut mir so unsagbar leid, was du gerade gesagt hast und was du mitmachst. Und ich glaube, dass ich jetzt im Namen von Hunderttausenden von Menschen sprechen kann. Ich sag, ich kann ja nichts dran ändern. Mhm. Ne, ich denke immer, ich habe vielleicht noch zu wenig gemacht. Hätte ich doch mehr gemacht, wäre ich doch länger da gewesen. Und ich glaube, das sind die Gedanken, die man sich immer macht, die letztendlich nicht begründet sind, aber... Vielleicht Gedanken, die natürlich sind nach so einer Katastrophe. Das Einzige, worauf ich eigentlich, was mich zufrieden macht oder ruhiger macht, ist halt, dass Lukas bei mir auf dem Schoß gesessen hat oder gelegen hat und in meinen Arm eingeschlafen ist. Dass man sagen kann, er hat mich gespürt, er hat mich gerochen und er war nicht allein und er hatte nicht die Angst. Du hast ihm das letzte Glück geschenkt. Das letzte ganz große Glück. Er hatte keine Angst. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Er war so nah bei seiner Mama, näher geht es gar nicht mehr. Ja, so. Und das hat er gespürt. Das hat er gespürt. Auch diese Signalisierung. Ich habe immer gedacht, Gott, wenn er stirbt und es soll so sein, wie wird das werden? Wird er irgendwie schreien, brüllen oder sonst was dergleichen? Ne? Oder wird er, ich habe mir gedacht, hoffentlich zählt er, dass er ohne Bewusstsein ist und das dann nicht merkt. Und Lukas war die ganze Zeit bei Bewusstsein. Er hat es also im Kopf. Ich weiß es nicht. Simona, leg mal bitte auf und meine Psychologin, die Petra, ruft dich gleich an und sie wird dir eine Telefonnummer, einen Ansprechpartner von den verwaisten Eltern geben. Ja, gut. Jürgen, ich bedanke mich recht herzlich, aber ich dachte, du solltest es erfahren, weil wir schon mal miteinander telefoniert haben und ich dachte... Ich danke dir für den Anruf. Ich danke dir für den Anruf und sage dir nochmal mein tiefstes Mitleid und Mitgefühl. Danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt machen wir eine kleine Pause, 1.43 Uhr. Auf die Sekunde 1.45 Uhr. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Verbunden bin ich jetzt als nächstes mit dem Patrick. Und Patrick ist 22 Jahre alt. Hallo Jürgen. Hallo Patrick, guten Morgen. Wir haben vor zwei Wochen schon einmal miteinander gesprochen. Mhm. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, und zwar, ich war derjenige, und zwar, ich war ja damals mit dem Rettungswagen in Wilhelmsburg. Sag mal, klickert es noch nicht. Rettungswagen? Wo der Junge, der sechsjährige Junge, totgebissen wurde. Von dem Pitbull. Ja, ich weiß. Mhm. Wir wurden ja damals unterbrochen. Ja. Und ja, wir sind nicht ganz zum Ende gekommen. Mhm. Also es geht um dieses schlimme Unglück, dass der kleine Junge in Hamburg von einem Pitbull totgebissen wurde. Ja. Vor den Augen anderer Kinder. Genau. Dann gab es vor kurzem ein Gerichtsverfahren. Ja. Der Halter ist zu 3,5 Jahren. Ein Skandalurteil, wie ich finde, zu 3,5 Jahren verurteilt worden. Wenn man als Abzieht gute Führung vielleicht und die Untersuchungshaft kommt dann ein Jahr raus oder so. Ja. Und du gehörtest mit zu einem Rettungswagen, ne? Genau. So war das, ne? Ja. Ja, und naja, jetzt habe ich gerade das Gespräch davor gehört mit der Frau und ich saß ja auch wirklich, naja, schockiert. Also ich denke, es ging vielen so. Und naja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr ganz genau, es war zwei Wochen her. Wir sind dann aus technischen Gründen irgendwie unterbrochen worden. Was du noch sagen wolltest, du wirst es besser wissen oder wo wir genau stehen geblieben waren. Ja, also wir kamen ja so weit, dass ich dann mit den den Jungen nicht ganz gesehen habe. Genau, du hast ihn nicht ganz gesehen, ja. Nur teilweise vom Kopf und dass die Ärztin eben dabei war. Und wir sind eben in die Schule reingegangen mit Kindern, die da rumstanden und die eben geschrien haben und denen es nicht so gut ging. Und wir haben sie dann eben betreut. Und zuerst hatte ich da zwei Mädchen gehabt. Die eine stand in der Nähe von dem Jungen, die es direkt gesehen hat. Und die andere, ja, war eine Freundin von ihr und die haben geweint, was eben auch verständlich ist und so. Und dann, als ich sie dann so berichtet beruhigt hatte, dann kam noch der Bruder von ihm, von dem toten Jungen. Und das war natürlich besonders schrecklich. Der Junge ist ja an dem Ort des Geschehens verstorben, ne? Genau. Ja. Und ja, ich hatte den Bruder so neben mir sitzen und was er eben so macht, so eben mit ihm reden. Ich habe zum ersten Mal sowas gehabt, dass ich da so jemanden beruhigen muss eigentlich. Und ich wusste es also gar nicht, was ich sagen soll, mit ihm unterhalten so. Was soll man da auch sagen? Wenn der, der Bruder totgebissen, zerfleischt wurde gerade, hatte er denn seinen zerfleischten kleinen Bruder gesehen? Zum Glück nicht. Ja, zum Glück nicht. Ich habe ihn da auch nicht direkt gesehen, ich habe ihm nur Hoffnung gemacht eigentlich, ja. Dass er wieder gesund wird oder dass man ihn retten kann. Genau. Ja. Nur das war ja leider nicht, aber ich wusste es nicht genau, ich habe schon gleich die schönste Befürchtung gemacht, aber... Hast du denn eigentlich auch mitbekommen, wie der Hundehalter und wie die Freunde sich davor auch dann aufgeführt haben? Die Freunde waren ja auch dabei. Ja. Also die beiden waren ja verletzt so ein bisschen und die lagen eben da vor der Turnhalle, da auf dem Rasen. Und die saßen da und haben, die haben ja versucht, die Hunde davon abzuhalten von dem Jungen, aber das haben die nicht geschafft, die wurden selbst angegriffen. Und als die ankamen, liefen die Hunde ja noch da rum. Also die waren ja angeschossen, liefen die da noch rum. Und, naja... Und dann, wir waren ja knapp 80 Feuerwehrleute da. Und dann haben sie einen Teil um die gekümmert, einen Teil um den Jungen. Und der Rest war eben in der Schule beschäftigt mit den Kindern. Ja. Jetzt hast du dieses Urteil ja auch mitbekommen. Ja. Ich habe das nur aus der Zeitung erfahren oder aus dem Fernsehen, weil ich arbeiten musste. Also ich war eigentlich auch zum Gericht gefahren. Weil, naja. Also weil du auch empört bist darüber. Ja. Das ist nee, also ich wollte eigentlich das Urteil auch so mitbekommen. Ach so, ja, wie findest du nun dieses Urteil? Das ist viel zu wenig, viel zu milde. Ich weiß gar nicht, ob es da noch eine Berufungsgeschichte jetzt noch gibt. Das weiß ich nicht. Wenn, kann man nur hoffen, dass sich da irgendetwas noch verändert und dass es eine härtere Strafmaß gibt. So ist es unglaublich, was da vorgefallen ist. Ja. Also an dem Tage, wo es passiert ist, da ging es mir eigentlich während des Einsatzes recht normal, weil ich dachte eigentlich, ja, da habe ich was zu tun, da ich bin da mit welchen zusammen, mit denen ich vielleicht helfen kann. Und da nachmittags um 3 hatte ich dann Feierabend, als ich Nachrichten geguckt habe. habe ich dann so erst so richtig begriffen, was ich eigentlich gemacht habe. Also was ich, wo ich war und so. Als ich noch die ganzen Bilder im Fernsehen gesehen habe. Und dann abends war ja da in Wilhelmsburg so eine Demonstration, so mit Leuten da aus dem ganzen Stadtteil und die sich dann da eben mit Plakaten und sowas, da war ich zwar nicht da, aber am nächsten Tag, die nächsten zwei, drei Tage, war ich eigentlich fast jeden Tag an der Unglücksstelle und da häuften sich die Berge von Blumen, Kuscheltieren, Briefen. Ja, hat man hier im Fernsehen ja auch gesehen. Ja, ich war eigentlich das hat dich so betroffen gemacht, dass du da selbst jeden Tag hingefahren bist. Ja. Also, hoffen wir, dass dieses Verfahren nochmal aufgerollt wird. Ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge ist. Ich sage einfach mal, hoffen wir das und hoffen wir, dass der die Verantwortung trägt, weitaus härter bestraft wird. Genau. Alles Gute für dich, Patrick. Ja, das wünsche ich dir auch für deine Sendung. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen und tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Heiner ist hier. Heiner ist 63 Jahre. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Heiner. Dein Thema? Mein Thema ist, das war am Dienstag gewesen, hier mit den Behinderten. Ja, Behinderte und Sexualität? Ich bin zwar selbst nicht behindert, aber ich meine, bei dem Gespräch wäre zu kurz gekommen worden, die Leute, die unmittelbar davon betroffen sind. Also du meinst wen jetzt, die Behinderten oder die Nicht-Behinderten, die mit Behinderten zusammenleben? Nein, ich habe eine Tochter, die ist 35 Jahre alt und vor 8 Jahren hat die ihr erstes Kind gekriegt und 2 Tage später hat die einen ganz schweren, Gehirnblutung gekriegt. Die Tochter? Ja, und davon hat sie sich bis heute nicht wieder von erholt. Das bedeutet, wie geht es damit? Das bedeutet, wir hatten die ersten 4 Jahre... unser Enkelkind bei uns, weil sie selbst nicht dazu in der Lage war. Und naja, heute ist es so weit, dass sie selber nicht die Familie führen kann. Wie geht es ihr denn? Muss sie im Rollstuhl sitzen oder ist sie bettlägerig? Nein, bettlägerig nicht, aber wenn sie raus will, ist sie auch im Rollstuhl angewiesen. Und alles, was zu Hause gemacht werden muss, wird also von ihrer Schwiegermutter, von meiner Frau, also von ihrer Mutter. Und naja, das Kind ist mittlerweile 8 Jahre alt. Ja, ja. Und die ist, ja, wenn ich so will, cleverer als ihre Mutter. Das heißt, deine Tochter hat im Gehirn auch einen Schaden davon getragen. Aber ganz schwer. Ganz schwer. Das heißt, sie ist geistig nicht mehr ganz. Sie ist dran operiert worden. Sie ist also rechtzeitig total gelähmt. Sie kann sich im Haus zwar bewegen, etwas laufen, aber wenn sie weitere Wege machen will, absolut auf dem Rollstuhl angewiesen. Ja. Und alles andere muss also von der Familie bewältigt werden. Aber sie ist noch so klar, dass sie die Familie richtig erkennt und die Zusammenhänge versteht? Teilweise. Teilweise. Ja, ab und zu, wenn ich komme, dann kann es passieren, dass sie mich als ihren Bruder erkennt. Also kann man sagen, dass das schon eine geistige Behinderung zurückgeblieben ist. Auch. Nun hieß ja unser Thema am Dienstag Behinderte und Sexualität. Wolltest du in dem Zusammenhang auch etwas erzählen? Ich muss dabei sagen, ich habe einen Schwiegersohn, der 100%ig zu ihr steht, aber wirklich 100%ig, sonst würde es auch gar nicht klappen. Und was sich da auf dem sexuellen Gebiet abspielt, kann ich nur so viel sagen, dass sich der Schwiegersohn hat sterilisieren lassen. Aber das heißt, vorher hat er immer versucht, ihr die Pille zu geben, aber da ist er nicht drauf eingegangen, weil er das auch vergessen konnte. Oder Aber das heißt, die beiden leben ihre eine gewisse Sexualität mit. Ja, natürlich, hundertprozentig. Ja. Und Domian, ich will nur damit sagen, dass so etwas, was jetzt passiert ist, auch vielen anderen passieren kann. Na, jeden Tag. Ja, natürlich, und täglich. Uns allen, jeden Tag. Ja, natürlich. Aber nur dann zu einem einigermaßen guten Erfolg führen kann, wenn alle zusammenhalten. Und das große Glück hat deine Tochter, dass sie eine eingebettete Familie um sich herum hat. Und eben, dass ihr Mann trotz der Behinderung jetzt zu ihr hält und zu ihr steht. Hundertprozentig. Wir haben in der Zwischenzeit, das sind ja jetzt 8 Jahre, läuft das ja schon, wir haben auch neu gebaut. Das ganze Haus ist behindertengerecht eingerichtet. Also hat deine Tochter in dem großen Unglück noch ein großes Glück gehabt? Das alles mehr so als Glück. Mehr als Glück. Ja. Und ich will nur damit sagen, dass auch andere Hoffnung schöpfen sollen, wenn ihnen Ähnliches widerfährt, dass nur dann, wenn alle zusammenhalten, dass dann auch wirklich ein Erfolg zu erkennen ist. Das ist ganz und der Erfolg bei meiner Tochter, ja, ich sag mal, der ist millimeterweise zu erkennen. Wirklich, wenn ich dran denke, was vor 4, 5 Jahren war und heute ist, das sind für uns große Welten. Also du siehst auf jeden Fall Fortschritte. Fortschritte, ja. Ja. Aber wirklich nur millimeterweise. Und das ist das, was uns zusammenschweißt und zusammenhält. Dann wünsche ich... Und ich kann nur eins sagen, Domian, ich weiß, die Zeit ist gleich zu Ende. Die Frauen, die Schwiegermutter von meiner Frau und auch meine Frau, also ihre Mutter, denen ist gar nicht genug zu danken. Da gibt es viele Leute, die werden mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, weil sie in der Geflügelzucht 100% ihre Sachen machen oder Kaninchenzucht oder weiß Gott was immer. Aber solche Frauen, die werden hinten angestellt. Und das sind die Frauen, die wirklich was leisten. Und von denen man so in der Öffentlichkeit da muss man kaum erfährt. Ne? Ganz genau. Ganz genau. Ja. Und ich möchte all denen Mut zusprechen, denen so etwas Ähnliches widerfährt. Aber vielleicht auch die Bitte auch aussprechen an die Angehörigen, dass sie dann mit den Leuten, die schwer erkrankt sind, wirklich zusammenbleiben und sich um die auch kümmern. So und das ist die einzige Rettung, die die Leute haben. Nur so geht es. Man darf keinen fallen lassen. Wie nimmt denn eigentlich dein Enkelkind, die kennt ja die Mama gar nicht anders, wie nimmt die das so auf, wie geht die damit um? Hundertprozentig, du mir. Ich staune da immer wieder, oder? Die ist auch schon bei einigen Gesprächen dabei gewesen, wenn meine Tochter zur Reha war, und sie mit den Ärzten unterhalten musste, hatte mein Schwiegersohn extra mitgenommen und hat dann das Krankheitsbild aufgezeichnet. Und dann war ich hinterher mit ihr zusammen, mit der kleinen Viola. Da sagte zu mir, Opa Heiner, meine Mama, die wäre fast gestorben, als ich geboren wurde. Das hat sie dann schon genauso kapiert. So hat sie das wahrgenommen und so nimmt sie es auch wahr. Sie kann doch sicher der Mama... Bei vielen Dingen, die meine Tochter also nicht mehr kann, da sagt die Kleine, auch Mama, komm, ich mach das mal. Ich helfe dir. Wollte ich gerade sagen, sie kann sicher schon auch der Mama zur Hand gehen jetzt. Aber deine Tochter nimmt das Mädchen richtig als ihre Tochter auch wahr? Jetzt ja. Die ersten 3, 4 Jahre... Also ganz am Anfang wusste gar nicht mehr, dass er verheiratet war, dass er ein Kind hatte. Der wusste nicht, wer wir waren. Gar nicht, war alles weg. Und das ist dann so nach und nach wiedergekommen. Aber auch nur durch unsere oder die Liebe meiner Frau und auch die Liebe der Schwiegermutter. Und auch deiner Liebe. Ja, doch. Und auch deiner Liebe. Teil dazu bei. Ja. Ich hoffe, dass eure Familie noch sehr, sehr lange so gut und so glücklich zusammen sein kann, Heiner. Alles Gute und schöne Grüße an deine Tochter und den Schwiegersohn. Und an die Kleine auch. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche und von heute, von uns. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Schwikowski, Jan Hölz, Anne Buchholz, Angela Koch, Pamela Koppay, Nikolas Schelzig und Petra Grutzmann. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Rache und Vergeltung. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am eigenen Schopf herausgezogen. Ich wünsche euch ein gutes und ein schönes Wochenende Und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag um 1 Uhr hier im Radio bei 1 Live und im Mittag Fernsehen mit einer offenen Sendung wieder. Alles Gute, schönes Wochenende, bis dahin.